2011 verabschiedete Ursula von der Leyen als Arbeitsministerin das Bildungs- und Teilhabepaket. Doch seine Absicht, die Ermöglichung der Teilhabe von armen Kindern an der Gesellschaft, wird durch die tatsächlichen Maßnahmen konterkariert. Das Paket ist aus vielen Gründen zu kritisieren, aber der perverseste Bestandteil war der, in dem geregelt wurde, wann ein Kind aus einer armen Familie Geld bekommen sollte, um Nachhilfeunterricht zu nehmen. Nämlich erst dann, wenn die Versetzung gefährdet war. Das bedeutet ein oder zwei Fünfen auf dem Zeugnis. Es gab also für arme Kinder Ersthilfe, wenn fast schon nichts mehr zu retten war. Und die Hilfe wurde wieder eingestellt, sobald das Kind nicht mehr versetzungsgefährdet war. Ich war gut in der Schule. Deshalb habe ich oft und viel Nachhilfe gegeben, auch während meines Studiums noch. Die Eltern, die mir 8 Euro pro Stunde gaben, um ihren Kindern Englisch oder Latein beizubringen, haben sich meistens schon um Nachhilfe bemüht, wenn ihr Kind in Latein von einer 1 auf eine 3 abrutschte oder wenn es in Englisch mal mit einer 4 nach Hause kam. Die Kinder, mit denen ich arbeitete, waren nie versetzungsgefährdet, weil ihre Eltern früh genug dafür sorgten, dass ihnen das nicht passieren würde. Und wenn die Kinder ihren Lehrern davon erzählten, dass sie Nachhilfe bekamen, sahen die Lehrer das nie als Affront gegen ihre Lehrkompetenz, sondern als eine Leistung des Kindes. Toll, dass du dich anstrengst.